Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik-Handspiel. Heute mit Nicky Beat. Rabotnik Heimspiel. Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Niki Beat. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, you're my Let's go. Let's go. Nikki Beat. Body rock. Club. Breaking bones.

Digga, I'm flexin'. Auf meinem LeBron James shit. Kaputt auf ein paar Trip-Picks. Kaffee drin, paar Tanks, Bitch. Weil heute mein Off-Date ist. Und wenn du die Songs hättest, macht es mich mal famous. Hab ein G-Set, Brünchen, straight aus München, Treff und Residenz. Nur ein Stündchen bleibt vernünftig, also legt ein Handy weg. Ich kann wirklich den Mord, wie am Morgen, wie ich noch. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf mich dick machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Party Kissenschlacht. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist ne pretty bitch am Start. Du vermeidest Blickkontakt, weil du gern auf mich dick machst. Lest dir von deinen Lippen ab. Will es im Pool, nicht auf der Matratze. Wie wie's denn echt keine Art Trampe. Wegen Checker bouncen alle Arschbacken. Immer overseas wie mein Samsung Night. Outfit ist fly wie die Enterprise. Baby hat Cake, also let me buy. Girl, gib Gas, du verschwendest Zeit. Ach, das weißt du schon. Sonst würdest du niemals den Nightlong kommen. Heute Nacht ist meine Chance, du hast deine Chance. Die bleibe wie du siehst. Bin ich primitiv, doch ich will das Ziel. Aus den Philippinen oder in Nikki Beach. Am Infinity wie ein Swimming Team im Bikini League. Du vermeidest den Kontakt, weil du gern auf mich dick machst. Lest dir von deinen Lippen ab, was du heute mit mir machst. Hab auf der Gästeliste Platz, auf der Party bisschen schwach. Bei dir werd ich bisschen schwach, bist du pretty bitch noch stark. Deine Rede.